von Kurden, die hier Samstag, also kommende Samstag in Bochum stattfindet. Das, die Demo ist geplant worden von einem sehr breites Bündnis. Also in dieses Bündnis sind Menschen oder Leute von Gruppen wie die Grünen, die PDS natürlich, Bahnhof Langendreher, Amnesty International, VVN, also das ist der Verein für Orte der Nazizeit, Feministen, Antifa-Gruppen, DKP, also viele andere, die AStA auch. Und diese Demo findet um 11 Uhr ab Dr. Ruhrplatz, wie gesagt, an diesem kommenden Samstag statt. Es wäre sehr wichtig, dass die Deutschen zeigen, dass die Kurden nicht alleine sind. Und wir hoffen, dass ihr alle dabei seid. Ganz kleine zweite Sache, die PDS hat eine Infostadt hinten im zweiten Raum. Wir haben viele Sachen da. Es gibt auch andere Infotische. Okay, danke. Ja, guten Abend. Zwei Worte noch zu diesem Raum hier, weil es ist ja wohl wirklich etwas eng. Es gibt also Gründe, dass wir diesen Raum genommen haben. Wir freuen uns auch, dass die Veranstalter, also beziehungsweise die Betreiber dieser Gaststätte hier so nett waren, uns die Räume anzubieten. Weil alle anderen Räume, die wir gerne gehabt hätten, die haben wir nämlich nicht bekommen. Wer hier aus Bochum kommt, der weiß, dass diese Stadt hier insbesondere von den Sozialdemokraten hegemonisiert wird. Und also sämtliche interessanten Kulturzentren, die die entsprechende Größe haben, sind uns also von denen abgelehnt worden. Es gibt noch einen sehr schönen Gewerkschaftsraum hier, den haben wir auch versucht zu bekommen. Und zwar hat den die IG Metall und da habe ich mit dem IG Metall-Vorsitzenden hier von Bochum, den Ludger Hinze, den ihr vielleicht aus der Presse alle kennt, gesprochen. Und der fand das alles sehr gut, was wir so machen vom Kaffee konkret, aber wies mich dann darauf hin, dass wir ja jetzt Wahljahr haben und mit dem Herrn Gysi, das ging ja überhaupt nicht. Also das wäre jetzt im Augenblick nicht so gut. Ich habe dem dann nochmal darauf hingewiesen, dass die Gewerkschaft ja viel, so viel davon spricht, sich jetzt zu öffnen, Dialog mit anderen Gruppen, pipapo, und da meinte er, also das stimmt schon, also die werden sehr offen geworden, nur jetzt im Augenblick im Wahlkampf, also wäre das ganz schlecht. Also nochmal, wir bedanken uns nochmal bei den Betreibern dieser Gaststätte und finden das also gut. So. Dies ist eine Veranstaltung des Café Konkret. Zweck unserer seit zwei Jahren laufenden Reihe abweichende Meinungen zum herrschenden Konsens soll die Förderung der politischen Diskussion in Richtung Herrschaftskritik sein. Wenn sich herausstellt, und das stellt sich meistens heraus, dass die Gegenstände der Kritik, nämlich Staat, Demokratie, Marktwirtschaft, Kapitalismus, Ausbeutung und so weiter, immer dieselben sind, stört uns das nicht, im Gegenteil. Um das gleich vorweg zu sagen, die Erfolge dieses Staates, der Nation auf dem Weltmarkt haben uns noch keinen Respekt abgenötigt. Weil wir wissen, auf wessen Ausbeutungsleistung seine Produktivkraft beruht. Das heißt, dass wenn man Marktwirtschaft, Kapitalismus einführt, erst einmal einiges kaputt gemacht werden muss, was vorher dazu tauchte, den Leuten ein zwar bescheidenes, aber eben doch ein Auskommen zu garantieren, wie in der Ex-DDR. Was das dann heißt, das kann man dann eben in den sogenannten fünf neuen Ländern studieren. Was das für die dritte Welt heißt, die nie anders als ein reines Rohstofflager mit viel zu viel Menschenmaterial von Seiten der erfolgreichen Staaten angesehen wurde. Was das für die heißt, das können wir an den nicht enden wollenden Hungerkampagnen in den europäischen und in den US-amerikanischen Metropolen entnehmen. So weit, so schlecht. Noch eine kleine Beobachtung. Kein Tag, wo nicht irgendein Sozialetat gekürzt wird. 6 Millionen sind außer Lohn gesetzt. Die permanente Verringerung der Kosten der lebendigen Arbeit stehen an. Das ist das Mittel, die Nation nach vorne zu bringen. Damit die große Aufgabe, Deutschland in der Konkurrenz zu anderen Nationen zum Weltmeister werden zu lassen. werden die sogenannten kleinen Leute, also die Unterklassen, bewusster, würden sie sagen, ihr Ärsche könnt uns mal und vielleicht den einen oder anderen Streik anzetteln oder sich sonst was einfallen lassen, um die Angriffe auf nicht nur ihr Portemonnaie abzuwehren. Tun sie aber nicht. Sie gehen ihrer Arbeit nach, falls sie noch eine haben, und gehen wählen. Dass alle geschröpft werden müssen, das meint noch jede Partei. Einschließlich und ganz besonders unsere Grünen möchte gern Staatsmacher. So wie Kampfeinsätze, NATO-Kampfeinsätze, also Krieg machen, jetzt unter dem modernen Titel Friedensmissionen laufen, so heißen staatliche Zwangsabgaben jetzt schon beinahe alternativ Solidaritätsbeitrag. Dieses Programm des Schröpfens steht in Zukunft schon fest, aber es will sich auch bestätigt wissen. Das heißt, es soll gewählt werden. Jede Menge mehr oder weniger seriöse Damen und Herren, Politiker, Marx nannte die übrigens alle Charaktermasken, stehen bereit, bieten sich an, um sich um euer Vertrauen im Superwahljahr zu bewerben. Wir haben uns gefragt, wenn sowieso schon alles feststeht und davon sind wir überzeugt, warum dann noch wählen? Also, um über den Sinn und Unsinn demokratischer Wahlen mehr zu erfahren, dazu haben wir zwei Leute eingeladen. Da wir wussten, dass wenn wir so einen ganz normalen Politiker einladen, wir die Bude überhaupt nicht so voll kriegen würden, haben wir natürlich jemanden eingeladen, der in der deutschen Öffentlichkeit, in der deutschen Medienlandschaft als ein, sagen wir mal, als ein guter, integrer Mensch da steht. Und ich will nicht sagen, also ein sauberer Politiker gilt, aber eben als ein netter Mensch. Wir freuen uns, also Gregor Gysi, den Vorsitzenden der Abgeordnetengruppe PDS Linke Liste, begrüßen zu dürfen. Wir hoffen, Gregor Gysi wird soweit vorhanden uns gute Argumente liefern über den Nutzen des Wählens überhaupt oder sogar, warum man gerade seinen Verein mit der Stimme, die man hat, unterstützen sollte. Karl Held dürfte viel unbekannt sein, weil Leute seines Schlages nicht so oft oder gar nicht in Talkshows eingeladen werden. Also zumindest in diesem Lande. Karl Held ist Marxist und Redakteur der Zeitschrift Gegenstandpunkt, die in München gemacht wird. Karl Held ist, wie ich annehme, ein sogenannter Nichtwähler und ich freue mich, seine Argumente hier heute hören zu können. Ganz kurz zum Ablauf vielleicht. Wir haben uns von Seiten der Veranstalter gedacht, jeder Referent hat 20 Minuten, um sich zum Thema zu äußern, wobei ihr jederzeit eingeladen seid, einzugreifen, aber die 20 Minuten sollte man den Leuten geben. Und ich versuche hier so neutral wie möglich diverse Diskussionskoordinierungsprobleme hier in den Griff zu kriegen. Okay, danke. Ich fände es gut, wenn Gregor zuerst anfangen würde. Der ist ja Profi und. Also, wenn man so lange bei dieser Zeitschrift gearbeitet hat, bei der marxistischen Gruppe, ist man wahrscheinlich viel mehr Profi als ich. Ich glaube eher, dass ich deshalb ein netter Mensch bin, weil ich eher ein Laienspieler bin. Aber. Also ich will mich, ja, ich kann ja das Mikrofon nicht lauter machen. Soll ich näher rangehen? Oder weiter weg. So, das ist aber auch schwierig. Also, ich glaube, dass deine Charakterisierung oder ihre, wie ich in den Medien dargestellt werde, sich nicht so ganz mit den Ausschnitten deckt, die ich zu lesen bekomme. Also ich würde mich dann für ihre Medienöffentlichkeit schon interessieren, um den Widerspruch aufklären zu können. Es gibt in jeder Gesellschaft zwei Öffentlichkeiten, eine offizielle, eine nicht offizielle. Wenn der Abstand zu groß wird zwischen beiden, beginnt die Gesellschaft zu zerstören. Das kenne ich aus der DDR. Und wir haben es mit einer ganz ähnlichen Situation in der Bundesrepublik Deutschland zu tun. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, nicht wählen sei irgendwie eine Katastrophe, sei ein Entzug, sich an demokratischen Vorgängen zu beteiligen. Wenn jemanden nichts von dem gefällt, was bei einer Wahl zur Auswahl angeboten wird, wüsste ich nicht, weshalb er sich für irgendetwas entscheiden soll, was ihm nicht gefällt. Es gibt keinen Zwang für das kleinere Übel. Also wenn einem nichts gefällt, wählt man eben nichts. Das halte ich auch für eine politische Entscheidung. Und damit muss er sich dann auch abfinden. Ich denke im Übrigen, dass das Nichtwählen natürlich damit zu tun hat, dass viele sehr unbefriedigt nach solchen Wahlen sind und dann ja auch kaum noch Einfluss auf die politischen Vorgänge haben. Und dass außerdem das Wahlrecht dringend einer demokratischen Reform dürfte, die aber abgelehnt wird. Wir hatten mehrere Wahlrechtsänderungen vorgeschlagen. Ich nenne mal nur ein paar Stichworte. Abschaffung der Sperrklausel, Herabsetzung des aktiven Wahlrechtsalters auf 16 Jahre, Einführung des Wahlrechts für Ausländerinnen und Ausländer, die 5 Jahre oder länger ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Und dann hatten wir noch vorgeschlagen, eine Präferenzstimme, das heißt, sie sollten nicht nur die Möglichkeit haben, eine Direktkandidatin bzw. einen Direktkandidaten zu wählen und eine Partei, sondern die Partei hätte bei der Wahl Listen mit einreichen müssen und sie sollten die Möglichkeit bekommen, von dieser Liste sich 3 auszusuchen. Und diese Stimmen werden nachher addiert und bestimmen die Reihenfolge der Liste und nicht die Parteien, wie das gegenwärtig der Fall ist. Sie hätten zwar immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, wer überhaupt draufkommt auf die Liste, aber sie könnten nicht mehr wie bisher die Reihenfolge so festlegen, dass sie darauf gar keinen Einfluss haben. Weil die Folge davon ist ja eine ganz normale, wenn Sie, sagen wir mal, als CDU-Abgeordnete auf Listenplatz 6 in Thüringen gewählt worden sind, müssen Sie 4 Jahre darum kämpfen, wieder auf Listenplatz 6 der Landesliste in Thüringen zu kommen, weil so wenig Stimmen kann die CDU in Thüringen nicht bekommen, dass sie mit Listenplatz 6 nicht drin sind. Und leider. Und wenn Sie sich mit Ihrer Partei nicht gut stellen in diesen 4 Jahren, dann wählt die Sie auf Listenplatz 40 und so viel Stimmen kann wiederum die CDU nicht bekommen, dass sie mit Listenplatz 40 noch drin wären im Bundestag. Das heißt, in erster Linie sind sie verpflichtet, sich so zu verhalten, dass ihre Partei ihnen auch wieder einen entsprechenden Listenplatz gibt. Und wenn sie sich anders verhalten, dann fliegen sie eben raus und darauf hat die Wählerin und der Wähler nicht den geringsten Einfluss oder bekommen einen schlechten, also einen sogenannten hinteren Listenplatz. Und mit unserem Vorschlag wäre sie plötzlich mit Listenplatz 6 überhaupt nicht sicher, weil wenn sie nicht angekreuzt wird von den Wählerinnen und Wählern, ist sie eben einfach nicht gewählt, sondern sind eben andere CDU-Kandidatinnen und Kandidaten gewählt. Das heißt, sie wäre 4 Jahre lang gezwungen, sich doch etwas intensiver um die Wählerinnen und Wähler zu kümmern, damit sie sie auf der Liste dann auch ankreuzen, wenn sie schon jemanden hat, möglicherweise entscheiden sollte, CDU zu wählen. Aber auch das ist natürlich abgelehnt worden. Nun kann man fragen, weshalb dann überhaupt wählen, und ich kann das nicht so abstrakt beantworten, weil ich deutlich sagen muss, also bevor einer falsch wählt, soll er lieber ja nicht wählen. Also das ist zumindest meine Auffassung. Ich kann es nicht verhindern, oder anders wäre es klar nicht, aber wenigstens darf ich das sagen. Ich kann deshalb wirklich nur begründen, weshalb ich meine, oder weshalb ich zum Beispiel eben die PDS wähle oder auch für sie kandidiere. Das hängt ja ein bisschen miteinander zusammen, das ist ja merkwürdig, wenn man das eine macht und das andere unterlässt. Und da geht es mir im Wesentlichen darum, dass ich schon glaube, dass Veränderungen in der Gesellschaft mit Opposition beginnen. und dass ich glaube, dass der Wert von Opposition viel zu gering bemessen ist. Und dass ich mir darüber im Klaren bin, dass außerparlamentarische Opposition und außerparlamentarische Bewegungen sehr viel wirksamer sind als parlamentarische. Es gibt nur einen Punkt. Wir haben gegenwärtig keine außerparlamentarische Bewegung. Oder so gut wie keine. Und der zweite Punkt ist, dass im Falle einer außerparlamentarischen Bewegung eine adäquate parlamentarische Opposition nicht schaden muss, sondern eher nutzen kann. Ich habe beim Arbeitskampf der Kali-Gruppe das erste Mal erlebt, wie das funktioniert, wenn eine parlamentarische Gruppe und eben die Kali-Gruppe das zusammen machen. Was da für ein gegenseitiger Gewinn entstehen kann und wie man hier außerparlamentarischen und parlamentarischen Kampf miteinander verbinden kann. Wenn er letztlich nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, dann auch deshalb, weil halt die Belegschaften anderer Betriebe nicht mitgemacht haben. Und ich glaube schon, dass das Sinn macht, diese Rolle zu spielen, und zwar im Parlament und außerhalb des Parlaments. Und zwar aus einem einfachen Grunde. Eine nicht veröffentlichte Meinung ist keine öffentliche Meinung. Und wir leben nun mal in einer Mediengesellschaft. Und man kann sich ja über alle möglichen Instrumentarien in dieser Gesellschaft aufregen. Aber wenn man sie nicht nutzt, wird man überhaupt nicht zur Veränderung dieser Gesellschaft beitragen. Und das heißt, sie müssen Politik in die Öffentlichkeit bringen. Und jetzt, ob sie mich mögen oder nicht, dass sie mich überhaupt kennen, hängt eben damit zusammen, dass ich im Bundestag bin. Oder vorher in der Volkskammer war. Wenn ich da nicht gewesen wäre und wenn ich dort nicht meine öffentlichen auch Medienauftritte gehabt hätte, würden sie eben nichts von meinen Anschauungen kennen. Ich könnte damit meinen Sohn belästigen oder eben mal versuchen, irgendwo also mich mit ein paar Leuten zu unterhalten. Das heißt, die Wirksamkeit, die Öffentlichkeitswirksamkeit ist glatt null. Und für jemanden, der politisch verändern will und sich etwas vornehmen will, freiwillig auch nur auf die Chance von Öffentlichkeitswirksam zu verzichten, heißt im Grunde genommen auf Politik zu verzichten. Und deshalb bin ich schon sehr dafür, dass wir uns an der Wahl beteiligen. Und die, die das mittragen und eine solche Haltung wollen, im Bundestag und außerhalb des Bundestages, sollten das dann eben auch unterstützen. Und dann denke ich, dass man auch nicht unterschätzen darf, dass zu Politik in der Gesellschaft, in der wir leben, auch zum Beispiel materielle Möglichkeiten gehören. Und die sind natürlich besser, wenn sie im Bundestag sind, als wenn sie nicht drin sind. Das ist einfach so. Und dann sage ich das Dritte, und das ist für mich das eigentlich Entscheidende. Durch die offizielle Politik und durch die offizielle Opposition der SPD und durch die Medien werden ja auch gesellschaftliche Themen besprochen. Aber sie werden immer so besprochen, dass der Eindruck entsteht, dass im Grunde genommen zur herrschenden Politik keine ernstzunehmende Alternative besteht. Wenn Sie zum Beispiel die Diskussion um die Pflegeversicherung nehmen, dann muss ich jetzt im Bewusstsein der Bevölkerung verankert haben, es gibt nur zwei Wege. Entweder wir werden um zwei Feiertage beschissen oder um einen Feiertag. Das ist die Alternative. Und das ist auch das, was an Opposition und Regierung sich darstellt. In Wirklichkeit könnten Sie natürlich auch die Einkommensteuer um einen einzigen Prozentpunkt erhöhen und schon wäre die gesamte Pflegeversicherung bezahlt und Sie brauchen weder über Karenztage noch über Feiertage oder weiß nicht was nachzudenken. Ich kann viele andere Beispiele nennen, wo es an eine ganz konkrete, auch durchaus eigentlich machbare Veränderung von Politik ginge. Und ich möchte gerne in den Bundestag, um Öffentlichkeitswirksamkeit dafür zu erreichen, dass wir über wirkliche Alternativen zu dieser Gesellschaft und zur gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklung nachdenken. Politischer, ökonomischer, sozialer und kultureller Hinsicht. Und ich weiß, dass die Möglichkeiten, einen Beitrag dazu zu leisten, das zu thematisieren, mit Bundestag günstiger sind als ohne. Sie sind schon mit Bundestag für mich und die Abgeordneten der PDS eher sehr gering, aber ohne Bundestag wären sie absolut null. Und eine Stärkung der PDS bedeutet, und das ist das Wichtige, dass wir unsere Öffentlichkeitswirksamkeit erhöhen können, weil die Medien so nicht mehr an uns vorbei können. Und das heißt, wir können in gesellschaftliche Diskussionen eingreifen. Und wenn die irgendwann fruchten und wenn daraus außerparlamentarische Veränderungsbewegungen entstehen, dann wird sich auch was verändern, weil keine Regierung an solchen außerparlamentarischen Bewegungen letztlich vorbei kann. aber das nicht zu nutzen, darauf gleich zu verzichten und zu sagen, ich will gar nicht diese Öffentlichkeitswirksamkeit, ich möchte mich gerne in meinem kleinen Zirkel, mit denen mir besonders nahestehen, besonders viel rumstreiten, wer die richtigste und wahrste aller Lehren verkörpert, heißt eben letztlich darauf zu verzichten, Politik zu machen und die Gesellschaft wirklich zu verändern. Ich möchte sogar ganz krass formulieren, auch auf die Gefahr hin, dass ich damit einige verletze. Wenn ich freiwillig, und das ist allerdings kompliziert, dazu muss ich da noch zwei Sätze dazu sagen, wenn ich freiwillig am Rand der Gesellschaft vegetiere, freiwillig, kann ich hervorragend rummotzen. Das ist wahr. Aber nie im Ernst die Gesellschaft verändern. Eigentlich will ich das dann auch gar nicht. Ich will, oder wenn ich es will, dann fällt mir aber nicht ein, wie ich das schaffen kann. Eine zentrale außerparlamentarische Bewegung ist was anderes, wenn sie denn entsteht. Aber nur am Rand rummotzen, keinen Spaß machen, alles, würde ich überhaupt gar nicht bestreiten. Aber eine wirkliche Veränderung wird man nicht erreichen. Wenn, und dann wird es, aber ich sage auch gleich die Gefahr, um eine Gesellschaft zu verändern, müssen sie auch in sie rein. Wenn sie aber in sie hineingehen, besteht immer die Gefahr der Anpassung. Besteht immer die Gefahr der Kummelei. Besteht immer die Gefahr der Einbeziehung. Das weiß ich. Und ich weiß auch, dass es noch keine feststehende Strukturvorstellung davon gibt, wie man das verhindern kann. Die Entwicklung der Grünen zeigt das ja deutlich. Ich weiß nur, dass es mit der PDS in den nächsten 4 Jahren nicht passieren kann. Und das hat einen einfachen Grund. Natürlich, weil wir moralisch besonders lauter sind. Aber selbst wenn wir es nicht wären, würde es nicht passieren, weil ja keiner mit uns kummelt. Das heißt, die Ausgrenzung, die sie betreiben, hat einen großen Vorteil. Wir können klare und deutliche Oppositionspolitik machen. Wir sind nicht zur Nettigkeit gezwungen. Sie sind nicht zu uns nett und das erfordert dann auch keine Gegenleistung. Und wir sind in keinen Filz und in keine Kummelei mit einbezogen. Und ich behaupte, das war in den ersten Jahren bei den Grünen auch so. Und ich behaupte, das war die Zeit, als den Wählerinnen und Wählern erklärt wurde, die kann man gar nicht wählen, die haben ein ungeklärtes Verhältnis zur Gewalt und sind überhaupt, also einfach indiskutabel. Und wenn Sie sich die Argumentationsschiene in Bezug auf die PDS ansehen, passiert genau das Gleiche, das sind eigentlich Verbrecher, also zumindest von ihrer Herkunft her und eigentlich unwählbar. Und ich sage Ihnen, es passiert genau das Gleiche, eine Legislaturperiode voller Ausgrenzung, wenn wir jetzt wieder reinkommen, eine zweite Legislaturperiode voller Ausgrenzung. Und das macht uns in gewisser Hinsicht auch stark. Und erst 98, wenn wir dann wieder einziehen, dann sagen sie, es hat keinen Sinn, wir müssen die Jungs jetzt einbeziehen. Und die Frauen mit. Jetzt müssen wir was anbieten. Köstchen, Kommission, da noch ein bisschen was dazu, da noch ein bisschen dazu. Aber dafür haben wir die AG Junge Genossin, die schon heute davor warnt. Und ich denke, wir werden aufpassen. Aber wenn wir nicht aufpassen, und wenn wir dann angepasst werden sollten, na dann gehören wir abgewählt. Das ist doch ganz klar. Was übrigens überhaupt nicht bedeutet, dass man nicht Kompromisse machen kann. Was überhaupt nicht bedeutet, dass es komplizierte Entscheidungen gibt. Wenn es zum Beispiel nur wirklich auf unsere Stimmen ankäme, ob Rot-Grün regiert, dann sollte zunächst zumindest an unseren Stimmen nicht scheitern. Dass wir dann diese Politik mit scharfer linker Opposition begleiten, ist auch klar. Aber wir werden auf jeden Fall keinen CDU-Kanzler wählen. Das ist doch klar. Bloß ich sage Ihnen, Rot-Grün kommt sowieso nicht. Und zwar selbst dann nicht, wenn die 55% der Stimmen haben. Bei Rot-Grün müssen die sich aufhaben für den Fall, dass es zu wirklichen sozialen Eruptionen kommt. Da muss der noch was anbieten können, wo die Leute denken, jetzt verändert sich's. Wenn das dann schon verbraucht ist und sie schon gemerkt haben, dass sich trotzdem nichts verändert, hast du nichts mehr anzubieten, dann müssen sie auf die PDS zurückgreifen. Das können sie unmöglich tun. Also werden sie sich dieses Projekt aufsparen. Für ernstere Zeiten. Davon bin ich überzeugt. Und deshalb sage ich, wer diese gesellschaftlichen Diskussionen will, wer eine wirkliche Opposition will, die nicht einbezogen ist in die Machtkungelei und auch keine Chance hat, in den nächsten 4 Jahren einbezogen zu werden. Und das muss ja nicht ihr Verdienst sein, das ist einfach eine Tatsache. Der sollte dann tatsächlich PDS wählen, weil wenn wir gestärkt in diesem Parlament sitzen, werden wir mehr Öffentlichkeit mit unseren gesellschaftlichen Themen, Alternativideen erreichen. Muss man nicht in allen Punkten teilen, aber man könnte es schon wichtig finden, dass darüber diskutiert wird und dass darüber nachgedacht wird. Und ich habe eben ein Ingolstädter Manifest in Ingolstadt eben veröffentlicht, wo ich meine Vorstellung zu einem neuen Gesellschaftsvertrag in der Bundesrepublik geäußert habe. Da ist sicher vieles entwicklungsfähig, aber was mir Sorgen macht, ist, dass so selten überhaupt tiefer nachgedacht wird. Es herrscht der reine Pragmatismus und das ist weiß Gott zu wenig. So, und als letztes sage ich noch, dass die PDS nicht das Gelbe vom Ei ist, habe ich nie behauptet. Das weiß ich alleine, das kriege ich auch täglich zu spüren. Ich glaube mehr als andere. Aber es ist ja alles relativ im Leben. Sie ist eben immer noch das Beste, was der Parteienmarkt derzeit anzubieten hat. Und das Zweite, naja, da würde ich gerne was Besseres hören, das ist ein Widerspruch. Und das Zweite ist, es hat sich nach der Brandenburg-Kommunalwahl eingezeigt. Aus irgendeinem Grunde ärgert sich diese Bundesregierung am meisten über die Stimmen für die PDS. Noch nicht hat die so in Rage gebracht. Die Wirtschaft drohte gleich mit Boykott der Stadt Potsdam und weiß ich was alles. Die Regierung war außer sich. Keine Stimme für die Grünen und Bündnis 90 oder die SPD hatte je ernsthaft in Rage gebracht. Aber die Stimme für die PDS hat sie wirklich geärgert, was ich aus ihrer Sicht auch verstehe. Sie haben alles platt gemacht im Osten und das ist ihnen auch gelungen und dieser Haufen bleibt übrig. Das kann doch nicht wahr sein. Es kann ja durch die Linken eine ganze Industrie platt zu machen, bloß die bleiben übrig. Also das ist aus ihrer Sicht nicht zu fassen, verstehe ich. Das Zweite ist, dass sie diese linken Politikansätze nicht im Parlament haben wollen, das verstehe ich auch. Und das Dritte ist, dass wir sie in ihrem Biotop-Dasein stören. So wie sie zunächst 8 Jahre lang die Grünen gestört haben, bevor sie sie integriert haben. Und kaum hatten sie das geschafft, sitzt da eben schon wieder so ein neuer Haufen drum, der stört. Das verstehe ich alles. Aus deren Sicht müssen die wirklich erregt sein. Und da man so oft nur auch nicht die Gelegenheit hat, seine Regierung zu ärgern, aber sie in diesem Superwahljahr mal die Möglichkeit haben, sie zu ärgern, indem sie PDS wählen. Und wie gesagt, das ist das Einzige, was sie wirklich ärgert. Verstehe ich gar nicht, weshalb man solche Chancen auslassen soll. Das kostet ja auch nicht viel. Es ist ein Sonntagvormittag, man geht da mal vorbei, macht sein Hähnchen bei der PDS und schon hat man die Regierung geärgert und wüsste gar nicht, warum das so kompliziert sein soll. Und lasse mich als Letztes dazu sagen, es ist auch eine Geste, das will ich gar nicht bestreiten, es ist auch eine Geste an die Ostdeutschen, dass man akzeptiert, dass es vielleicht neben nur westdeutsch dominierten Parteien auch eine ostdeutsch dominierte Partei geben sollte, die versucht, die originären Interessen einer großen Gruppe Benachteiligter zu artikulieren, aber sich darauf natürlich nicht beschränkt, sondern sehr wohl weiß, dass der Hauptunterschied in diesem Lande nicht zwischen Ost und West verläuft, sondern zwischen oben und unten und zwischen reich und arm. Und daran hat sich auch seit Jahrzehnten nichts geändert. Und eine Partei, die das noch deutlich macht, finde ich, fehlt in der Bundesrepublik Deutschland. In Westeuropa waren Parteien von links von der SPD mit politischen Programmen immer üblich. Hier gab es sie sozusagen nie in einem nennenswerten Umfang. Und jetzt besteht die Chance, dass so etwas entsteht, dass die PDS noch in der Entwicklung ist, das weiß ich alleine, dass sie sich weiter erneuern muss, das ist alles wahr. Aber hier könnte eine demokratische, linke, sozialistische Partei sich weiterentwickeln und erneuern, die eindeutig links von der SPD steht und diese von links unter Druck setzt. Und auf solche Chance sollte man nicht einfach verspielen. Denn ich sage Ihnen eins, diese SPD stand seit 40 Jahren von rechts unter Druck und so sieht sie heute auch aus. Es wird Zeit, dass es von links unter Druck gerät und dazu wollen wir einen Beitrag leisten. Ja, so viel dazu. Wenn Sie und Ihre Anhänger, vielleicht auch Wähler, die Abwesenheit einer viel effektiveren außerparlamentarischen Opposition beklagen. Deswegen zur Repräsentation von so etwas wie der PDS im Parteiengefüge raten, quasi als Notlösung, mangels Besseren, möchte ich natürlich am liebsten polemisch dagegen sagen, wer weiß, dass eine außerparlamentarische Opposition eigentlich das Senkrechte ist. Das soll doch für sie tätig werden. Das soll sich doch nicht auf den Notweg hin entschließen. Es ist komisch. Es ist ja nicht erst 5 Jahre, oder die, seitdem die DDR zugrunde gegangen ist. Es ist ja nicht auch 10 Jahre alt. Es ist ja schon ein bisschen älteres Argument. Immer eigentlich wäre etwas ganz anderes notwendig. Aber jetzt kommt eine neue Variante des kleineren Übels als Argument daher. Eigentlich wäre was Klassenkampfmäßiges, soziale Umwälzung und sonst was fällig. Aber weil das im Moment nicht unterwegs ist, dann beschränke ich mich darauf, dann tue ich wenigstens etwas in der Richtung, ich vertrete andere Ansichten über Politik, über die Staatsführung, über die Art, in dieser Nation rumzuholzen. Alternativen dazu, die will ich repräsentiert haben, die will ich zu Gehör bringen. Wenn alle die, die seit 50 oder was weiß ich Jahren, vielleicht ist es schon in der Weimarer Republik losgegangen, da war ich noch nicht auf der Welt, aber man liest so manches. Wenn alle, die so argumentiert haben, immer wirklich das andere getan hätten, dann gäbe es vielleicht dieses Ding namens außerparlamentarische Opposition wirklich. Das Erste, was ich zu bedenken gebe. Zweitens will ich nicht jemanden, ich zähle mich dazu, der eine ganz andere Auffassung über Politik und ihre Werke ist, wie die Parteien, die die Politik machen, klassifiziert wissen als außerparlamentarische Opposition. Ich möchte hier schon mal deutlich machen, ich will keine parlamentarische und außerparlamentarische Opposition unterschieden haben. Ich will überhaupt das, was ich erläutern möchte, gleich zu Fragen des Wählens, des Wahlkampfes, überhaupt nicht aufs Parlament bezogen wissen. Ich möchte mich gar nicht erst so definiert haben, als jemand, ich bin ein Außerparlamentarischer, der andere, der Krise mit seiner PDS, kämpft innerparlamentarisch. Es geht um einen Unterschied in der Sache. Der will mal festgehalten sein. Im Grund ist das schnottrige Argumentieren mit, na, da kann man mal den Kohl ärgern oder die Regierungsparteien ärgern, wenn man die PDS wählt, Beispiel Brandenburg und so weiter. Vielleicht für demokratische Gemüter, für Leute, die sich schon ewig über die ärgern, wissen aber nicht genau warum, eine stimmungsmäßige Angebotsart mag sein. Mir sagt das alles gar nichts. Kohl ärgern. Das ist eine Dimension, die kommt mir nie in den Kopf. Ich weiß, kann auch dann was darüber sagen, will ich aber jetzt nicht. Ich weiß, wozu Kohl oder auch sein Nachfolger aus der SPD, wenn es denn schon so ausgehen soll, wozu die einen Staat führen, was sie regieren, worüber sie entscheiden. Das interessiert mich viel mehr als so Amateurspielchen, Da haben sie sich aber aufgeregt, wie wir einmal 20% gekriegt haben. Es geht um die Staatsleistung, es geht mir darum, worauf kommt es denen überhaupt an, die in Deutschland so oder ein bisschen anders oder noch ein bisschen mehr anders den Staat überhaupt bekommen wollen, Macht in diesem Staat und über ihn haben wollen. Also insofern sind wir geeignete Diskussionspartner, wir reden über verschiedene Dinge. Um das gleich klarzustellen, deswegen brauchen wir uns über manche Dinge nicht zu streiten, über manche schon. Es ist ja fast wie ein Porträt des Unsinns demokratischen Wählens, was Sie hier abgeliefert haben. Es ist ja ein Porträt der Belanglosigkeit, des Stimmen, Abgebens, Auszählen lassens und so weiter. Sie haben ja bloß Ersatzlösungen am Anfang. Eine kurz gefasste Ablehnung des kleinen Übels als Argument, des kleineren Übels als Argument, am Schluss das Hauptargument, dann nimmt man doch wenigstens dieses kleinere Übel, wenn man die vielleicht ein bisschen damit ärgern kann. Ja, was soll denn das? Warum geht man dann Sonntag früh nicht gleich zum Frühschoppen und säuft sich einen an? Ist doch viel vernünftiger, wenn mehr nicht dabei herauskommt, damit auch nicht die Differenz zwischen uns klar wird. Früher hat es immer geheißen, wo bleibt das Positive und so weiter. Ja, wenn es weiter nichts ist und ansonsten wird der Staat nach derselben Raison weitergeführt, na, dann brauchst du das auch nicht. Dann brauche ich doch das ganze Zeug nicht. Es ist, das verstehen Sie schnell, Herr Wiese, manche die hier sind sicher auch, es ist wie eine Karikatur, was Sie abliefern, auf den Versuch, wir lassen uns wählen, wir steigen in den Wahlkampf ein von früheren kommunistischen Parteien, richtig kommunistischen Parteien, die gesagt haben, das Parlament ist eine Tribüne, aber eine des Klassenkampfes. Das ist der eigentliche Zweck und im Parlament wird der Staat mit seinen Zielsetzungen und Mitteln, mit seinen Gemeinheiten und Ambitionen schlecht gemacht. Die eigentliche Entscheidung darüber, ob der Staat sich so hält, wie er ist und so weitermachen kann oder nicht, fällt aber in einer ganz anderen Sphäre. Sie fällt über ganz andere, ach ich nenne es mal höflich, Entscheidungsprozesse als die des Handhebens im Parlament. Das war früher mal die Überlegung, Tribüne des Klassenkampfes. Der Kommunist geht ins Parlament, lässt sich auch wählen, aber dort macht er den bürgerlichen Staat und seine Zielsetzungen immer zu schlecht, sagt, es kommt hier doch in dieser Nation auf Folgendes an, dafür stehe ich und meine Wähler stehen auch nicht dafür zur Verfügung. Wir lassen uns nicht dazu zwingen, dafür gerade zu stehen. Und eigentlich spielt sich die Sache der Gesellschaftsveränderung, ein sehr schönes, höfliches Wort von Ihnen, diese Sache steht in der Auseinandersetzung über die Alternativen der Staatsführung sowieso nicht zur Debatte. Dazu, zu dieser alten Doktrin, liefern Sie eine Karikatur ab. Sie sagen, immerhin gibt es dann noch ein paar Hanswurste, noch ein paar Quertreiber, die vorhanden sind, gehört werden. Das ist das Nächste, was ich andeuten möchte. Es ist irre. Wie ehrlich, wie brutal, sage ich mal, Sie die eigentlichen Machtverhältnisse, die mit dem Stichwort Öffentlichkeit bezeichnet sind, hier anführen. Öffentlichkeit ist etwas, von dem kann man schon ausgegrenzt sein. Die kann man haben oder nicht. Die kann einem zur Verfügung gestellt oder auch entzogen werden. Wenn man, das wissen Sie wahrscheinlich von Auftritten im Fernsehen oder sonst wo, eben als Parteiführer oder Sprecher oder sowas, sicher genau, wenn man schon in die Öffentlichkeit reinkommt, also man kriegt mal eine Stunde zum Reden und wird gleich eingeführt und belagert mit den heftigsten Verdächtigen, die alle auf eines hinauslaufen, nicht staatstreu. Verrat an der Sache dieser Nation. sei es von der Herkunft her, sei es von dem Zitat letzten Dienstag her und so fort. Da muss einem doch was dämmen. Öffentlichkeit, es ist doch nicht etwas, wo es noch unfair ist. Jetzt hört einer auf mein Argument. Hört einer meinem Argument zu, also damit hier nicht gehorsam missverstanden wird. Jetzt hört einer drauf, was es so an Überlegungen zu Land und Leuten gibt. Öffentlichkeit ist etwas Organisiertes, ist etwas mit Hetze vorbereitet. Das kann man ganz höflich ausdrücken bei uns in Deutschland. Da sagt ein CDU-Generalsekretär oder einer von der SPD oder noch einer, wir müssen diesen Begriff besitzen. Eine absurde Vorstellung, wissenschaftlich gesehen absurd. Besetzen kann man ein Klo oder irgend sowas. Aber einen Begriff, da meinen Sie, man muss ein Schlagwort zu seinen Gunsten in die Leute bringen, unter die Leute bringen, in Umlauf bringen und dann halten die schon irgendwie zu einem. Also was Sie da so durchaus auch mit Respekt, aber negativem Respekt, mit Abneigung referieren, wie es zugeht in einem Wahlkampf, das müsste Sie genau genommen auf andere Gedanken bringen. Ich will jetzt noch kurz sagen, auf welche. Ich will nicht das Wahlrecht ändern. Ich will vor allen Dingen nicht, dass jetzt auch schon 16-Jährige denselben Unsinn machen wollen, wie es bislang die ab 21 oder was weiß ich machen. Ich halte es für keine qualitative Änderung. Und das müssten Sie genau wissen. Wenn Sie Probleme haben mit der 5%-Hürde oder sowas, 5%-Klausel, wenn Sie meinen, von 18, also erst von 21 auf 18, dann von 18 auf 16, dann würde die zu überspringen sein. Dann ändert es überhaupt nichts an der Qualität der Entscheidung oder ich sag mal der Tat, die jemand vollzieht, wenn er wählen geht, wenn er seine Stimme abliefert. Was soll denn das? Am Schluss wird im Kindergarten auch schon gewählt, aber dann wird immer noch gewählt und wahrscheinlich nach denselben Kriterien wie die 30- bis 70-Jährigen wählen. Das kann es doch nicht sein. Bitte? Das weißt du schon, das entscheidest du für die 60-Jährigen. Na klar. Es ist seltsam, dass du mich fragst. Der Vorschlag ist von mir abgelehnt. Aber der Vorschlag kommt doch nur von jemandem, der wissen will, dass mit den 16-Jährigen in der Wahl mehr anzustellen ist als bislang mit den ab 18-Jährigen. Er kalkuliert doch auf die Abgabe der Stimmen von den Jüngeren. Worauf kalkuliert er dann? Das ist meine Frage, die ich aufmachen will. Was soll denn da gut dran sein? Wenn ich sage, wähle PDS statt CDU, dann muss es dafür Gründe geben. Ja? Dann gibt es diese Gründe, aber auch für die 18-Jährigen bisher. Da muss ich nicht ausweichen auf die noch Jüngeren. Die würden anders entscheiden. Ich will sagen, entweder man redet über die Technik und über die Art und über die Argumente, wie gewählt wird, über die Argumente, nach denen die Wahl entschieden wird. Oder man redet über gar nichts. Ich kann da nicht sagen, ich wähle mir eine andere Wählerschar und dann sieht es besser aus. Verstehst du das? Mein Vorschlag ist es weder, das Wahlrecht auf über 100 auszudehnen, noch auf 116. Ich halte von der Wahl nichts. Ich sage, die Entscheidung, die da getroffen wird, ist eine denkbar erniedrigende und beleidigende. Wofür stehen Wahlen? Ich sage, Wahlen ändern nicht das Recht. Das Recht wird geändert oder beibehalten. Es wird sich auf es berufen oder es wird geändert. Von denen, die Auswahlen ihre Macht beziehen. Dabei berufen sie sich nicht auf den Inhalt dessen, was Wähler meinen und möchten, sondern nur auf, wir sind gewählt worden. Wahlen berufen sich auf wirtschaftliche Sachzwänge, die die Regierung selber installiert, die dieser Staat zum Grundprinzip freie Marktwirtschaft und so Zeug erhoben hat. Entscheidungen einer Regierung spielen sich immer in dem Hin und Her ab zwischen Macht und Ohnmacht. Die Macht wollen sie alle haben, die gewählt werden wollen. Dann wollen sie über den Staat bestimmen, etwas so weitermachen wie bisher oder etwas ändern. Jedes Mal, bei jeder Wahlaussage einer Partei, kommt man drauf, die Macht wollen sie haben, aber zugleich wissen sie Bescheid darüber, dass sie in gewisser Hinsicht ohnmächtig sind. Zum Beispiel die größte Oppositionspartei in der Bundesregierung, das hat jetzt mit dem Gysi nichts zu tun, die SPD, weiß schon jetzt, was sie in der Arbeitslosenfrage garantiert nicht versprechen will und kann und soll. Sie wollen doch die Staatsräson, dass Arbeitsplätze sind da, entweder weil sie rentabel sind oder sie sind nicht da, weil sie eben nicht rentabel sind. Daran wollen sie doch gar nichts ändern. Das kannst du doch gar nicht abwählen mit einer Wahlstimme. Es ist doch beschlossene Sache, auf welchen Grundlagen dieser Staat beruht. Welche Sorte Wirtschaft er haben will, welche Rechnungsart er in der Gesellschaft zur Geltung bringen will. Das macht er doch mit seiner Staatsmacht. Also da ist überhaupt nichts zu holen. Darüber habe ich nachgedacht und da brauche ich keine 16-Jährigen dafür mehr. Das machen ja schon die Älteren, diese Dummheit. Sie stimmen also für eine Staatsführung der einen oder anderen Sorte ab, aber sie werden nicht befragt über, nach welchen Prinzipien sollen dieses blöde Gemeinwesen hin hier mit hinregiert werden, mit welchen Staatszielen, Wachstum oder welches Wachstum oder welches oder Ökologie. Da gibt es doch gar keine Abstimmung drüber. Da steht doch viel zu viel fest. Erstens auf rechtlichen Boden, zweitens auf ökonomischen Boden. Und drittens gibt es eine ganze Abteilung von Themen, die auch im Wahlkampf wieder zum Tragen kommen, vielleicht auch nicht. Es sind Themen des Typs wir und unsere Zuständigkeit für ganz Europa, für unsere gewachsene Verantwortung und so weiter. Hat das irgendein Arbeitsloser oder einer, der jetzt mit einem gesenkten Lohn weiterarbeitet oder ein neu hinzugewanderter Zoni, hat das einer bestellt, dass Deutschland eine gewachsene Verantwortung in der Welt wahrnehmen soll und auf Kriege und auf sonst was reagieren soll? Vielmehr liegt doch nahe zu fragen, wieso das eigentlich? Warum bin ich außer für meinen eigenen Kram, zu dessen Bewältigung ich kaum mehr imstande bin unter den herrschenden Verhältnissen, bin ich auch noch hinzugezogen zu weltpolitischen Fragen der ganz anderen Art, früher hat es mal Imperialismus geheißen, nämlich Deutschland hat eine gewachsene Verantwortung und immer, wenn in Jugoslawien eine Frau geschändet wird, ist es eine Schande für Deutschland, es nicht regeln zu können. Die Eingriffswut, die Neger zu kontrollieren, was sie mit ihren Staaten machen, die Neger, das sind Niger, das heißt Schwarze, das ist ein lateinisches Wort für Schwarze, überall dabei zu sein, überall wo ein Staat zugrunde geht, auf die Bevölkerung aufzupassen, das Recht. Ist doch was anderes beim menschlichen Pflicht zur Mitleid oder zur Hilfe. Dafür gibt es aber mindestens zwei Parteien im Bundestag, die dagegen votieren. Welche sind denn das? Welche sind das? Die Grünen nicht. Ach, wieso denn? Die Grünen haben nichts anderes im Sinn, wie Krieg in Jugoslawien zu führen vom deutschen Boden aus. Erzähl mir keine so Sachen. Ja, dann sollen sich die einigen. Nein. Nein. Gut. Gut, ich mache dir ein Angebot. Wenn die Grünen in Fraktionen zerfallen und die einen haben die normale Denkart des Staatsmannes geschluckt, die anderen aber nicht. Also die einen haben die normale Denkart geschluckt. Wenn irgendwas in Europa ist, ist Deutschland zuständig. Es fällt quasi in seinen Aufsichtsbereich. Schade, dass wir mit der EU oder als deutsche Bundeswehr oder sowas noch nicht so weit sind. Immerzu brauchen wir die Amis noch dafür und so Zeug. Wir können es noch nicht, aber es muss schleunigst dahin kommen. Das ist die eine Abteilung. Die andere sagt, Achtung, Achtung. Dann sollen sie sich erstmal trennen. Denn die Differenz innerhalb einer Partei ist eine ums Ganze. Es ist nämlich ein Unterschied, ob ich sage, ich lasse mich vom Elend der Leute zu einem Staatszweck herbei, der Weltaufsicht, Weltordnung und solche schönen Titel mir einleuchtend erscheinen lässt. Oder ob ich sage, halt mal, wenn die Nationalisten da unten sogar von ein bisschen von Westeuropa, Deutschland eben speziell, angestachelt werden, die Gewaltfragen höchsten Kalibers aufzulegen, nämlich neue Staatsgründungen, neue Arrondierung des Territoriums, der Herrschaft über Land und Leute, die elementare Staatsbestimmung, wem gehört was, Kroatien, Slowenien, Serbien, Bosnien mittendrin und so weiter. Und die anderen sagen, daran will ich mich nicht beteiligen. Dann haben sie sich auch in diesem Land nicht zur Wahl zu stellen. Dann sollen sie sagen, dieses Land, soweit ich etwas davon halte, ist weitgehend eines, wo alle politischen Kräfte auf gewachsenen Anspruch der Nation in der Welt drängen. Da bin ich nicht dabei. Dann sind sie aber gleich bei der von Gysi apostrophierten Fraktion, dann gehöre ich nicht zur politischen Szene dazu. Dann sammle ich mit meinen guten Argumenten alle im Land gegen diese Politik. Und ich mische mich nicht in die Politik ein, indem ich sage, stimmt mir zu, gebt mir die Stimme und verschafft mir einen Sitz im Bundestag. Denn dort wird die Macht dieser Nation und in dieser Nation verwaltet. Das ist eine ganz andere Entscheidung. Überlegt einmal das, damit du mich nicht missverstehst. Gut. Ich wollte eigentlich mit dem Beispiel, mit diesem Fall, alles internationale Politik. Es ist nie ein Bedürfnis der Menschen. Es ist immer sekundär. Also es ist so ein Recht von Nationalisten, die sich ihrer Nation zugetan fühlen. Die meinen, es ist eine Schande, dass man nicht in Somalia auf die Richtigen, in Jugoslawien, in Ex-Jugoslawien auf die Richtigen draufhauen kann und die anderen Falschen und so weiter unterstützen kann. Da muss man erstmal Nationalist sein und befürwortet, dass die Nation mit ihrem Gewaltmonopol und mit ihren Gewaltmitteln nach außen die Zuständigkeit verdient, in der Welt Ordnung zu schaffen und nach dem Rechten zu sehen. Bitte, das ist die Voraussetzung dafür, dass man es überhaupt so antritt. Und da gehöre ich nicht dazu, und das wollte ich jetzt erstmal deutlich machen. Das hat nichts mit der Frage zu tun, ob einen nicht die geschändeten Weiber in Ex-Jugoslawien dauern. Damit hat es eben in der Politik nichts zu tun. Was, Störer, ich meine Sprachregelung. Mensch, ihr seid so kindisch. Also die vergewaltigten Frauen, ob die einem nicht leid tun. Ich beherrsche die biblische Sprache, ich beherrsche das mittelalterliche Deutsche, ich beherrsche das Moderne, aber macht da nicht an Sprachprobleme, ihr versteht es doch ganz gut, was ich meine, oder? Das glaubt ihr doch selber nicht, dass es daran liegt. Das kann doch nicht die Sprache sein. Die Sprache ist eine Spiegel von den Gedanken. Nein, die Sprache ist kein Spiegel der Gedanken, sondern sie sind die Gedanken, das ist das Ausdrucksmittel. Also hör fängst meine Gedanken und hör kein Spiegel. Das ist ein Unsinn, ausgerechnet das mir. 12 Jahre meines Lebens mit Sprachwissenschaft vergeudet. Unsinn da. Schon vorher, ich sage, Neger, schon jaucht einer auf, der seid mir so langsam verrückt und ich falbe hier Schwarze oder Neger, sage, ihr wisst doch, wen ich meine, oder? Ihr wisst doch auch, dass es den Kreaturen ziemlich schwer gemacht wird, und zwar auch von deutschen Boden aus. Du benutzt den Code der Autorität. Ach, du spinnst ja, das ist doch kein Code. Ihr verwechselt es einfach, wenn man die Wirklichkeit dessen, was in der Politik und in der Öffentlichkeit gemacht wird, zitiert, dann haltet ihr das für eine schlechte Meinung. Nein, es geht mir nicht. Ihr spinnt ja. Ja, wenn ich die Realität zitiere, dann bin ich doch nicht ihr Parteigänger, umgekehrt, ich mache euch den Vorwurf, bloß durch Sprachänderungen nicht mehr als ihr Parteigänger zu erscheinen, das müsst ihr mir erstmal vormachen. Überall innen, ja. Wir wollen eine Senkung der Preisinnen, ja. Eine Senkung der Butterpreisinnen wollen wir. Was hast du da verändert? Was hast du da einer Frau für einen Gefallen getan? Warum müssen die Linken sich immer streiten? Wir müssen sich überhaupt nicht streiten. Wir müssen sich überhaupt nicht streiten. Sie streiten sich, wenn sie eine Differenz haben. Was soll sich das jetzt wieder auf Harmonie, einen Harmonieantrag zu machen? Also nochmal, damit es zum Abschluss kommt, der Nerd ist so laufen. Ich wollte bloß klarstellen, wenn, dann greift die Überlegungen an und kommt nicht mit so Sachen mit Sprachregeln und so weiter. Die kann ich euch leicht klar machen. Und es ist keine Differenz. Es ist auch nicht wahr, dass jemand, der einmal Weiber statt Frauen sagt, irgendwas Rassistisches gegenüber den Frauen vertritt. Sexistisch. Ach, sexistisch noch blöder! So ein Schwarm! Ach gut, glaubt halt dran, es ist mir auch wurscht. Für unsere Auseinandersetzung, die ja weitergehen soll. Gut, ihr greift mich nochmal an, ich verteidige mich dann, dann machen wir es mal umgedreht. Für Gysi möchte ich nur bemerken, ist irgendetwas abzusehen? An der Änderung dessen, was ich jetzt in drei Punkten, glaube ich, angedeutet habe über die Staatsräson dieser Republik, dieser Bundesrepublik. Ist da irgendetwas abzusehen und ist in der Wahl irgendetwas von dem zur Wahl gestellt? Also ist zum Beispiel die Frage, dass arbeitslos werden, wenn nicht rentabel, abgesegnet. Arbeit haben, aber billiger, für den Erfolg und wegen des Misserfolgs der Exportnation. Ist irgendetwas, steht sowas zur Wahl? Um das zu verdeutlichen, sage ich nein. Dann soll man aber auch nicht so tun. Es gibt doch keine Partei, die nicht sagt, die Arbeitslosigkeit ist das Problem, weswegen wir uns zur Wahl stellen. Die sagen doch alle, na klar, der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit ist vordringlich. Jetzt ist eine Messe eröffnet worden, meine Lieben, gestern oder heute früh. Dann geht natürlich der Kanzler und der SPD-Regierungschef, wo sie halt gerade stattfindet, der geht hin. Und was sagen sie? Der Wirtschaftsaufschwung ist in Sicht, aber die Arbeitsplätzefrage hat damit nur negativ etwas zu tun. Der Aufschwung erfordert quasi an der Verdienstfront von Lohnabhängigen dieselben Opfer wie der Abschwung, der Erfolg und der Misserfolg der Wirtschaft, wie immer er sich in Bilanzzahlen errechnet. Er hat für die Leute dieselbe Konsequenz. Das sagen die glatt raus und sagen, das ist Wahlwerbung, das ist Selbstdarstellung, das ist Realismus, das ist sogar Ehrlichkeit. Da sage ich, na, auf die Ehrlichkeit ist gepfiffen, mich interessiert die Sache, über die geredet wird. Und die Sache ist sehr hart. Die sagen nämlich, den Leuten geht es hier nicht besser. Die Ziele der Nation, ihr Programm, erfordert künftig Opfer. Der Bessere ist nur der, der die Opfer ehrlich ankündigt und sie nicht verschleiert. Ja, was ist denn das für eine Wahl? Wo ist denn da das Interesse? Das irgendein Interesse des Bürgers, es sei denn, er ist ein Nationalist und wünscht sich selbst auf die eigenen Kosten immerzu bloß den Erfolg der Nation. Das ist die Frage. Also ich würde schon gerne ein paar Bemerkungen machen. Ich würde auch ein paar Unterschiede hervorheben wollen. Ich finde es schon interessant, wie wahnsinnig empfindlich sie reagieren und laut werden und brüllen, wenn von unten irgendeine Art von Kritik kommt. Das ist schon interessant. Das mache ich immer so. Ja, das halte ich für ziemlich, also das hätte ich mir in den letzten vier Jahren nicht leisten können. Ich habe ja nichts dagegen. Ich bin ja zu der Form bereit. Ist das Problem? Ja, ich kenne die 40-jährigen Erfolge der MG in der Bundesrepublik Deutschland. Ihr habt die Welt enorm verändert in diesen 40 Jahren. Nämlich um 0,0%. Gut, jetzt haben Sie es. Jetzt bin ich ein Erfolgsargument. Das musst du dir abschnitten. Ja. Das Erfolgsargument ist das Gemeinste in der ganzen Geschichte der Arbeiterbewegung. Ja. Jetzt musst du schon verlieren. Verlieren, nachgeben müssen. Du musst ganz anderes wie Recht haben oder Unrecht haben. Du hast den Paul vorgeworfen, dass sie sich an einer Vokabel stören und sagen, sie müssen schon auf die richtigen Gedanken achten. 5 Minuten vorher Sagst du, dass ich von gesellschaftlichen Veränderungen gesprochen habe? Welch schönes Wort für das, worum es eigentlich ginge, Klassenkampf. Du kritisierst genau meine Vokabel. Und, ja, selbstverständlich. Und jetzt sage ich dir eins, du hast natürlich die Schlussmomente genommen, als ich gebe zu, ich kann diese verkrampfte Art nicht ausstehen. Ich bin nicht bereit, nur weil ich links bin, zwingend auch humorlos sein zu müssen. Ich akzeptiere das nicht als eine Grundanforderung. Ich bin dafür, die Sache stets ernst zu nehmen, aber sich selber nicht so wahnsinnig wichtig. Da liegen Welten dazwischen. Und jetzt sage ich dir eins, du bist natürlich auf die inhaltlichen Argumente, dass ich zum Schluss ein paar lockere gebracht habe, das weiß ich alleine, die musste dann noch so ewig ausfahren. Aber die inhaltlichen Argumente, dazu hast du nichts gesagt. Ja, das werde ich dir sagen. Und ich werde dir das anhand deiner Beispiele erklären. Du hast zum Beispiel davon gesprochen, dass Deutschland eine andere Rolle in dieser Welt anstrebt, dass sie sozusagen mit Staatsräson das Recht für sich in Anspruch nehmen, diese Welt nach ihren Vorstellungen zu verändern, und zwar immer stärker auch durch Militär und nicht nur etwa durch, sage ich mal, Wirtschaft und Außenpolitik. Selbstverständlich, ich sage immer stärker auch durch Militär. Du hast gesagt, dass sie Kriege führen wollen, dem stimme ich doch zu. So, und jetzt sage ich dir eins. Dann wird dieser Golfkrieg geführt und dann gibt es eine ganz breite gesellschaftliche Resonanz. Und dann kann ich eben im Bundestag meinen absoluten konträren Standpunkt zum Ausdruck bringen, zum Golfkrieg. Ja, das will ich dir erklären. Das will ich dir gleich erklären, wozu ich den brauche. Zum Golfkrieg ebenso wie gegen den Einsatz in Somalia oder im ehemaligen Jugoslawien oder wo auch immer. Und es hören eben mehr, als wenn ich es nur hier sage. Das ist der Punkt. Und das ist deine Einbildung dazu. Das ist nicht meine Einbildung, das ist eine Realität. Ich war danach auf der großen Demo in Berlin und das hatten sie eben gehört. Das führte zum Beispiel zu einer sehr unterschiedlichen Behandlung von Herrn Mopper und von mir. Wie ich meine, zutreffenderweise. Aber weil sie halt den Standpunkt kannten. Sonst hätten sie ihn ja nicht gekannt. Sie hätten ihn maximal erahnen können. Aber woher eigentlich? Ich finde diesen Verzicht auf Öffentlichkeitswirksamkeit, ein Verzicht auf die Chance zur Veränderung von Denken und damit auch von gesellschaftlichen Strukturen. Und wenn du sagst, wenn die Leute, die das immer erzählen mit dem Parlament, die Zeit genutzt hätten, außerparlamentarische Bewegungen zu installieren, dann wird allerdings hier ein gravierender Unterschied zwischen uns deutlich. Ich bin der festen Überzeugung, wenn es auch bedauerlich ist, ich habe immer von Bewegung, ich habe nicht von Opposition gesprochen, außerparlamentarische Bewegungen lassen sich nicht künstlich erzeugen. Sie lassen sich unterstützen. Du kannst sozusagen deinen Beitrag leisten zu ihrem Aufbau, wenn die Stimmung dafür da ist. Du kannst sie nicht erzwingen. Wer soll sie denn schaffen? Und im Übrigen, du, ich und andere mit, und ich schaffe sie mehr über den Bundestag als ihr mit eurer Ausgegrenztheit am Rande der Gesellschaft. Davon bin ich überzeugt. Längst nicht wirksam genug. Und dazu will ich noch etwas sagen. Ich habe nie gesagt, dass ich statt außerparlamentarischer Bewegung Parlament mache. Das ist zum Beispiel eine dieser gemeinen Unterstellungen. Ich habe in Bezug auf Bischof Rode gerade über die Verbindung gesprochen. Ich bin, weiß Gott, mehr außerhalb des Parlaments als in diesem Parlament. Ich mache, weiß Gott, mehr konkrete Arbeit vor Ort als manche, die das immer auf ihre Fahnen schreiben. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich in Bischofferode und an anderen Orten war. Und dann habe ich mich nicht einfach auf den Bundestag zurückgezogen und gesagt, ich halte da eine Rede oder gehe in einen Ausschuss. Nein, genau diese Verbindung halte ich für unheimlich wichtig. Und ich fände es eine Katastrophe, wenn auch über diesen Bundestag zum Beispiel keine Meinung mehr gegen den Golfkrieg etc. öffentlichkeitswirksam vertreten werden würde. Weil das nämlich auch die Chancen verringert, dass Menschen genau kritisch über diese Prozesse nachdenken. Ich behaupte, es wäre bei aller Scheiße, die da passiert ist, ein Verlust, wenn es Reden wie meine, das sage ich jetzt auch mal ganz eingebildet, in der Asylrechtsdebatte nicht gegeben hätte, weil sie dann sozusagen keinerlei Öffentlichkeitswirksamkeit erreicht hätten oder viel weniger. Und da kannst du mir alles Mögliche vorwerfen, aber weder Anbiederung noch Staatsräson oder sonst was, falls du sie zufällig je gehört oder gelesen hast. Und das gilt genauso für die Golfkriegsdinge und für andere Dinge. Und in dem Sinne meine ich Opposition sehr ernst. Und ich sehe keinen Widerspruch in. Ich lasse ihn mir auch nicht künstlich aufzwingen, dass ich in Bischofferode nur wirksam werden kann, wenn ich nicht im Bundestag bin. Ich habe bewiesen, dass ich dort auch wirksam werden kann, wenn ich im Bundestag bin und sogar wirksamer werden kann. Und ich finde es für eine Außerparlamentar, für eine Opposition einen ganz absurden Gedanken, auf Mittel und Möglichkeiten verzichten zu wollen, um wirksame Opposition machen zu können. Dass es Gefahren der Anpassung gibt, das habe ich selbst gesagt. Ich habe auch gesagt, dass mir noch keine geniale Struktur eingefallen ist, wie man das letztlich wirksam verhindern kann. Man kann es nur unheimlich beobachten, an sich selbst und an anderen. Man kann Kontrollmechanismen innerhalb und über die Partei und außerhalb der Partei einführen. Man kann, wie wir die PDS, öffnen für eine Struktur von Sympathisantinnen und Sympathisanten, die ohne Mitgliedschaft ganz entscheidende Mitwirkungsmöglichkeiten bekommen. Ich glaube auch nicht daran, dass Parteien das Modell des nächsten Jahrtausends sind. Das ist eine andere Frage. Über all das kann man gründlich nachdenken. Und ich bin gewillt, zumindest solange ich ernsthaft diese Gesellschaft verändern will, die Instrumente, um das möglichst öffentlichkeitswirksam vortragen zu können, auch zu nutzen. Und zwar die, die mir gegeben sind. Und da habe ich nur eine begrenzte Wahl. Das weiß ich. Aber die werde ich nutzen. Und ich finde das auch eine völlig richtige Entscheidung in Politik. Im Ansatz. Ob man es rüberkriegt und wie man es rüberkriegt, ist eine andere Frage. Ich will doch... Wie bitte? Zum Beispiel will ich eben genau rüberbringen, dass man die Massenarbeitslosigkeit sehr wohl mit einer alternativen Politik wirksam bekämpfen kann. Wir haben dafür acht. Ja, bitte, wenn ihr wollt, kann ich das gerne erzählen. Erstens brauchen wir eine sofortige Reduzierung der Arbeitszeit auf 35-Stunden-Woche und ein gesetzliches Verbot von einer Mindestzahl von Überstunden abgesehen. Zweitens brauchen wir den vollen Lohnausgleich für alle durchschnittlichen und unterdurchschnittlichen Arbeiten, für alle durchschnittlichen und unterdurchschnittlichen Einkünfte und gewisse Abzüge bei den überdurchschnittlichen. Zweitens brauchen wir die Inanspruchnahme des frei vagabundierenden Kapitals von über 700 Milliarden Mark. Das ist sogar nach dem Grundgesetz möglich. Es tut mir leid, kann man machen. Um damit Arbeitsplätze im Bereich von Ökologie, Kultur, Dienstleistung, Sozialbereich und so weiter zu schaffen. Drittens braucht man... Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Drittens braucht man eine völlig andere Finanz- und Steuerpolitik. Also es fängt schon damit an, dass die Unternehmen ihre Abgaben nicht nach der Zahl der Beschäftigten zu zahlen haben müssten, sondern nach ihrem Umsatz und nach ihrem Gewinn. Also die ganze Umkehrung des Bismarckschen Modells. Und ich könnte viele andere Punkte dazu nennen. Wie du Millionen Arbeitsplätze schaffen könntest. Und das verändert die Gesellschaft. Das nimmt ihr noch nicht den kapitalistischen Charakter. Habe ich auch nicht behauptet. Ich bin sehr wohl so weit Realist, dass ich weiß, dass ich innerhalb von wenigen Jahren hier die kapitalistische Gesellschaft nicht überwinden kann. Aber ich weiß, dass dieses Ziel wichtig bleibt. Ich weiß, dass der Kapitalismus den Herausforderungen in dieser Welt nicht wirksam begegnen kann. Ich weiß, dass er zu einer Zuspitzung im Sinne von Elend, Hunger und Krieg führen wird. Und deshalb bleibe ich antikapitalistisch und setze mich zugleich für Veränderungen ein, die Chancen für eine Transformation in eine andere Gesellschaft vergrößern. Das können zum Teil auch kleine Schritte sein. Was die Menschen letztlich nicht zulassen, wird auch nicht geschehen. Aber was sie zulassen, geschieht eben. Das ist das Problem. Und damit sie immer weniger zulassen, musst du eine Öffentlichkeit herstellen. Musst du diese scheinbare Zwangslogik von Krieg und vielem anderen versuchen zu durchbrechen. Und dazu gehört konkrete Arbeit, Programmarbeit ebenso wie möglichst umfassende Öffentlichkeitsarbeit. Und deshalb kann man darauf nicht verzichten. Ich bin sehr gerne bereit, unsere ganzen Programme, unsere Alternativen darzulegen. Und ich sage nochmal die beiden Beispiele, weil du auch gerade die angeführt hast, ob Golfkrieg, Jugoslawien, Asylrecht. Da haben wir eben wirklich absolut alternative Positionen bezogen und die untermauert. Und es wäre schlimm, wenn solche Positionen überhaupt keine Öffentlichkeitswirksamkeit mehr hätten und damit auch keine Chance mehr hätten, sich Schritt für Schritt zu verbreiten. Und lass mich als Letztes sagen, du hast dann gesagt, früher haben Kommunisten gesagt, sie brauchen das als Tribüne des Klassenkampfes. Damit hast du ja den Parlamentarismus wieder auf deine komische Art bejaht. Nein. Oder wolltest du damit sagen, dass du das auch schon falsch fandest? Also, das kam für mich nicht ganz deutlich raus. Sonst hätte ich dazu nämlich auch was gesagt, aber dann können wir uns das ja schenken. Ich sage nur, es geht gar nicht in erster Linie um eine Tribüne, sondern es geht in erster Linie um die Nutzung vorhandener Instrumentarien, um Schritt für Schritt eine Öffentlichkeit herzustellen, die eine andere Gesellschaft will. Ich kann nichts dafür, dass die Messtechnik nicht funktioniert. Noch eine Sache. Nimm doch das mal. Und dann wollte ich noch etwas zu einer Unterstellung sagen. Du sagst, ich trete für das Wahlrecht für 16- und 17-Jährige ein, und weil du ja gesagt hast, dass du keine Wahlrechtsänderung willst, verstehe ich das so, dass du auch das Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer ablehnst. Das wäre ja eine Wahlrechtsänderung. Ja, weil sie den gleichen Scheiß wählen. Ich habe das Argument verstanden, weil es nichts bringt. So, das habe ich sehr gut verstanden. Und da würde ich gerne erstens zum Beispiel, wie du mir ein Motiv unterstellst und sagst, ich rechne mir schon aus, wie die wählen und dass ich davon Vorteile habe. Das ist wirklich auf CDU-Niveau. Es tut mir leid. Vielleicht traust du mir einen Gedanken mehr zu. Aus einem ganz engen Stimmenauszählungsgedanken. Und dieser Gedanke mehr ist, dass wir die Erfahrung mit dem Rassismus in den letzten Jahren zum Beispiel gemacht haben, und das gilt übrigens auch für die Stellung der Jugend in dieser Gesellschaft, aber nehmen wir die Ausländerinnen und Ausländer, dass zum Beispiel bei vielen Deutschen, unter anderem, es ist nur einer von 100 Punkten, aber einer ist es eben, ein Gefühl der Überlegenheit gegenüber ihren ausländischen Nachbarinnen und Nachbarn auch dadurch entsteht, dass diese weniger Rechte haben. Das heißt, wenn du eine Gleichstellung in den Rechten herstellst, wertest du Menschen damit in der Sicht ihrer Kolleginnen und Kollegen und Nachbarinnen und Nachbarn auch in gewisser Weise auf. Und schon deshalb möchte ich, dass Ausländerinnen und Ausländer das Wahlrecht haben. Und zwar ganz egal, was sie wählen erstmal. Und das Zweite, wenn 6 Millionen Ausländerinnen und Ausländer hier ein Wahlrecht bekommen, hat es einen Vorteil, einen weiteren Vorteil. Dass nämlich die herrschenden Parteien sich wenigstens in ihrem rassistischen Vokabular etwas zurücknehmen würden, weil sie dann auf deren Stimmen meinen, angewiesen zu sein. Und das weiß ich. Das weiß ich. Und da sind wir bei der Frage der Sprache. Und da behaupte ich zum Beispiel, dass die Sprache der Asyldebatte einen eigenständigen Beitrag zum Rassismus geleistet hat. Und da wäre es schon wichtig, wenn wenigstens diese Sprache unterliege. Ich weiß auch, dass ich die Welt in diesem Bundestag nicht verändere. Aber ich arbeite wenigstens aktiv an Veränderungsmodellen und Vorschlägen. Mit meinen Mitteln und Möglichkeiten. Es kann ja ein anderer sein, der viel geeignetere andere Möglichkeiten besitzt. Auch meine Fähigkeiten sind begrenzt. Sie liegen vielleicht in der Sprache, vielleicht in der Argumentation. Andere Dinge würde ich viel schlechter machen. Und deshalb mache ich es nicht auf eine andere Weise, die ich nicht beherrsche. Ich finde es auch wichtig, seine Weise zu finden, wo man möglicherweise die größte Art von Wirkung erzielt. Und es eben als gleichgültig zu betrachten, dass es viele Grüne gibt und die PDS gibt, die gegen diese Einsätze sind, halte ich einfach für leichtfertig, weil es nämlich bedeuten würde, restlos alles denen zu überlassen, deren Macht du eigentlich brechen willst. Du willst ihnen die Öffentlichkeit überlassen, du willst ihnen die Parlamente überlassen, du willst ihnen völlig allein die Meinungsbildung überlassen. Und damit überlässt du ihm letztlich auch die Wirksamkeit vor Ort alleine. Und das war ja auch das Ergebnis der letzten Jahrzehnte. Und du darfst mich meines Erachtens, dann ist erst die Kritik berechtigt. Wenn du mir nachweisen kannst, dass ich mich dort habe etablieren lassen. Wenn du mir nachweisen kannst, dass ich genau die außerparlamentarischen Bewegungen weder unterstütze, noch dass sie mich interessieren, noch dass ich daran arbeite, dass sie zustande kommen. Wir haben das versucht über die Mietenproblematik. Wir haben das versucht über die Arbeitslosenproblematik. Ich war einer derjenigen, die Komitees für Gerechtigkeit mitbegründet haben, um eine außerparlamentarische Bewegung in den neuen Bundesländern zumindest zustande zu bekommen. Es ist nicht gelungen. Aber du kannst doch nicht sagen, ich sitze da im Bundestag rum und mache mir keine Birne um die Frage der außerparlamentarischen Bewegung oder schließt sich gerade aus. Nein, weil ich im Bundestag war, hatte ich zum Beispiel ganz andere Chancen, das Ding öffentlich vorzustellen. Dass letztlich die Bereitschaft der Menschen nicht da war, in eine solche außerparlamentarische Bewegung zu gehen, muss ich dann zur Kenntnis nehmen. Ihnen sagt keiner was, es sagt jemand gegen deine Argumente was, die du da vertreten hast. Du kannst die Öffentlichkeit haben, wie du willst. Können wir dir jede Minute im Fernsehen. Die Argumente, die du rüberbringst, die stören uns. Die sind verkehrt. Die stören dich vielleicht, aber ja, alle hier. Ja, das habe ich ja nicht gesprochen. Dann halt für mich und dir ein Ergebnis. So, ich wollte ja nur dazu sagen, wenn dich das nicht stört, und wenn du meinst, dass das sogar Sinn macht mit Bischof Rode etc., dann nimm mir nicht die Möglichkeiten, mehr Wirksamkeit zu erlangen, und die nimmst du mir, wenn du sagst, ich soll nicht zur Wahl antreten oder mich daran nicht zu beteiligen. Weil diese Gesellschaft so konstruiert ist. Und allein durch meinen Wunsch, dass sie anders konstruiert wäre, ist sie es noch nicht. Das ist nun mal die Tatsache. Also muss ich auch die vorhandenen Instrumente nutzen. Also drei Leute, dass vielleicht erstmal was gesagt wird aus dem Publikum und dann gehen wir hier weiter. Ja, Merik, jetzt musst du auch sagen, ne? Ja, ich fange mal an, weil ich hier das Tipo gehört habe. Also wenn der Bundestag ein Forum ist, von dem aus Interessenvertretung so gut stattfinden kann, ja, dann müsste ja eigentlich jeder im Bundestag. Also als Ausländerin kann ich mich vielleicht nicht so gut ausdrücken und vielleicht bin ich auch kein Showmensch wie jetzt Gregor, aber ich habe ein paar Sachen, die ich ganz schnell sagen möchte. Und zwar, ich habe jetzt ganz gut zugehört, wie Karl gesprochen hat, und ich konnte keine alternative Vorschläge mir da hören. Also ich finde das eine ungeheuer passive Haltung, die du hast. Erstens, und ich als Feministin und Marxistin möchte gerne diese Gesellschaft enden. Zweitens finde ich deine Haltung auch ungeheuer herablassend und arrogant. Zum Beispiel, dass du entscheiden darfst, dass 16-Jährige nicht wählen dürfen, weil du meinst, sie sind genauso. Entschuldigung, kann ich bitte zu Ende sprechen? Weil er meint, die sind genauso doof wie die 30- oder die 20- oder die 40-Jährige. Also ich finde das arrogant. Zweitens finde ich es auch arrogant, wie Gregor schon sagte, dass Ausländerinnen auch nicht das Recht auf die Wahl haben können. Und dann mein letzter Punkt ist, irgendwie finde ich, dass du die Wahlen zu ernst nimmst. Also wie, du hast das jetzt dargestellt. Man kann nicht wählen aus Gleichgültigkeit und man kann nicht wählen aus Wichtigtuerei. Es ist beides möglich. Also Karl hat das Wahlen dargestellt, als ob wir von der PDS oder auch andere Leute das jetzt ungeheuer wichtig nehmen und glauben, damit verändern wir die Welt. Also dann nimmst du es zu ernst, glaube ich, weil wir glauben das nicht. Wir sehen es als ein Mittel, um Dinge zu bewegen, um uns unsere Alternativen darstellen zu können. Und ich höre jetzt da auf. Ja, ich wollte mich eigentlich nicht so sehr echauffieren. Das liegt vielleicht nur daran, ich hatte heute Morgen, das Vergnügen, an einem Prozess teilnehmen. Können wir hier noch ein Bier haben? Entschuldigung. Das war Ich habe eine Frage an den Herrn Karl Held. Und zwar hatte ich heute Morgen das Vergnügen an einem Prozess. Na gut, ich hätte auch nicht die Möglichkeit, 12 Jahre mit der Sprache auseinanderzusetzen. Bitte ich zu entschuldigen. Ich habe heute Morgen das Vergnügen gehabt, an einem Prozess teilnehmen zu können, in dem eine Reihe von Personen angeklagt sind, die ursächlich in diesem Land dazu beitragen, dass Ausländer hier angegriffen werden, dass Ausländer in diesem Land in irgendeiner Form ermordet werden. Und ich finde es fatal, wenn von Leuten, die sich als links bezeichnen, gleiche Vokabeln, gleiche Begrifflichkeiten benutzt werden wie von diesen Leuten. Das ist nun mal so als eine reine Vorbemerkung. Zweite konkrete Frage. Es gibt in diesem Land eine Reihe von ausländischen Organisationen, die sich für das aktive und passive Wahlrecht von Ausländern einsetzen. Bitte? Nicht nur die Grauen Wölfe, sondern es gibt eine ganze Reihe von anderen sehr demokratischen Organisationen, die sich, also es tut mir leid, es ist zwar nur eine sehr marginale Bewegung, in der ich arbeite, aber ich denke, man sollte auch den Leuten, die versuchen, sich für die Rechte von Ausländern einzusetzen, das nicht abzusprechen. Ja, das mag ja alles sein. Die Frage ist ganz einfach, wie sie sich konkret die politische Partizipation von Ausländern in diesem Land vorstellen. Das ist eine ganz konkrete Frage. Weil damit dann man vielleicht auch mit den ausländischen Kollegen reden kann. Ist ja durchaus möglich, dass die Wahlen nicht das Nonplusultra sind. Aber ich hätte da ganz gerne mal eine Antwort drauf. Ich gehe mal davon aus, dass der Karl die Frage notiert und wir gehen mal, wir nehmen da einfach noch ein paar Stimmen mehr rein. Also, was mich ein bisschen bei dir, Gregor, gewundert hat, ist, ich habe gedacht, du trittst auf und sagst etwas darüber, was in der Nation los ist, was für Probleme es so gibt und was die PDS dazu so zu sagen hat. Stattdessen ergehst du dich eine halbe Stunde lang darüber, dass man Möglichkeiten, etwas sagen zu dürfen, in dieser Republik doch unbedingt nutzen müsste und jeder, der es nicht tut, liegt furchtbar falsch und so weiter und so fort. Dann kommt die Frage aus dem Publikum, ey, was willst denn du eigentlich? Was hast denn du sozusagen dazu? Und was legst du vor? Lauter Staatsalternativen des Umgangs mit den Leuten. Also, es ist da die Frage aufgemacht, für was soll man da wählen gehen? Also da interessiert mich erstmal überhaupt nicht, wer in welcher Öffentlichkeit wo was sagen darf, sondern um welche Fragen man entschieden wird in der Politik dieser Nation. Und das, was du da an diesem Inhalt erzählt hast und direkt wieder verknüpft hast mit dem, dass es furchtbar wichtig ist, dass du sagen darfst. Das war nichts als Alternativen, mit dem Menschenmaterial hierzulande umzugehen. Ich rede mal drüber, red mal über Bischof Rode und red mal über die Ausländer. Red mal über die Themen. Die Behauptung von Karl war doch. Es steht überhaupt nicht zur Frage in dieser Wahl, dass es eine Sortierung gibt, wo Menschen nach ihrem Pass entsprechend behandelt werden. Die einen rausfliegen und die anderen hier als Bürger der Nation rumhängen dürfen. Es ist überhaupt nicht zur Wahl gestellt. Das Lohnarbeit, das hätte ja ein bisschen froh. Wieso ist das nicht zur Wahl gestellt? Ist halt nicht zur Wahl gestellt. Wieso ist nicht zur Wahl gestellt, dass die Meinung, dass die Art und Weise, wie Ausländerinnen und Ausländer hier nicht integriert und behandelt werden, einer scharfen Kritik unterzogen werden? Wenn dich was macht eine Behandlung von Ausländern, dann red doch darüber. Ja. Was für eine komische Schaltung das ist, Menschen nach ihrem Pass zu sortieren und red dagegen und red nicht dafür, dass man als Deutsche anders mit Ausländern umgeht. Greift die Unterscheidung an, da bist du bei einem Sachthema. Dann antwort danach drauf. Ich hab da nichts dagegen, dass du das Noten hast. Hey, es geht drum. Warum soll man wählen? Also muss man sich darüber unterhalten. Was für eine Politik machen die hierzulande? Was sind die Zwecke? Was steht da zur Debatte? Also möchte ich über die Zwecke dieser Politik reden. Bei Bischof Rode, sag mal, bei der Frage im Publikum, was du denen erzählt hast, ich habe von dir kein Wort drüber gehört, dass Lohnarbeit anscheinend für einen Menschen eine ziemlich schädliche Angelegenheit ist. Weil wenn er nicht rentabel ist, fliegt er raus, kann ein kärgliches Dasein fristen und wenn er in Arbeit steht, ist es ziemlich ungesund, fliegt ihn nur zum Leben, reicht es auch nicht. Das steht überhaupt nicht zur Wahl. Und da bietest du auch keine tolle Alternative an, sondern immer nur Staatsalternativen, wie man die Leute mit ihrem Lohn von Staat wegen anders sortieren können. Man muss mal ein bisschen drüber reden, worum es geht in dieser Nation, was die Zwecke sind und nicht drüber, wie man es anders verwalten kann. Das ist doch absurd. Aber das klingt wieder unheimlich prinzipiell. Ich will ja bloß sagen, das klingt wieder unheimlich provinziell. Was mich immer ärgert ist, du kriegst eine... Ja, Moment. Du kriegst eine... Ich hab gesagt, prinzipiell. Das habe ich versprochen. Ach so, Entschuldigung. Prinzipiell. Was ich aber sagen wollte, ist Folgendes. Ich komme her und kriege die Frage, warum soll man wählen? Damit verändert man nicht die Gesellschaft. Dann begründe ich, weshalb ich es sinnvoll finde, dass man diese Instrumente nutzt. Ich habe ja nicht die Frage gekriegt, wie würdest du dir diese Gesellschaft vorstellen? Wie soll sie anders aussehen in Bezug auf Kriege, in Bezug auf Ausländerinnen und Ausländer etc.? Ich habe aber immerhin mich angemaßt darauf hinzuweisen, dass ich zum Beispiel in einem Ingolstädter Manifest versucht habe, genau das zu beschreiben. Zum Beispiel diese völlig unzulässige Unterteilung von Menschen in Inländerinnen und Inländer und Ausländerinnen und Ausländer und anderes mehr. Und dafür versuche ich, öffentlichkeitswirksam Politik zu machen. Du kannst mich das gerne fragen. Ich nutze gerne die Zeit und werde dich konfrontieren mit meinen diesbezüglichen Vorstellungen. Wir haben Vorschläge erarbeitet zum Nord-Süd-Konflikt, genau gegen den Ansatz der Abschottung und des Versuchs, den Nord-Süd-Konflikt militärisch zu beherrschen, gegen die Ausbeutungsstruktur im Nord-Süd-Konflikt. Und genau das will ich versuchen, öffentlichkeitswirksam zu machen. Und die Frage war, nutzen dabei Wahlen, nutzt dabei die Mitgliedschaft im Parlament oder nutzt sie nichts? Und zu dieser Frage habe ich Stellung genommen. Es ist eine andere Versammlung und eine andere Veranstaltung. Wenn du von mir die Programmatik hören willst, mache ich gerne. Mache ich sogar lieber, weil es sozusagen einfacher ist für mich. Ne? Weil so begeistert bin ich von dem Bundestag nicht, dass ich hier permanent auch noch für ihn plädieren will. Ich will nur eigentlich dafür plädieren, dass wenn schon diese Bühne existiert, dass sie auch anders benutzt wird. Und zwar auch von jenen benutzt wird, die diese Gesellschaft verändern wollen. Und nicht nur von jenen, die sie genau so bewahren lassen wollen, wie sie ist. Und die nicht mal alternative Beiträge zulassen wollen. Was glaubst du, was da bloß für ein kleinlicher Kampf stattfindet, ob irgendeine Rede mit in Fernsehzeit kommt oder nicht? Und zwar genau deshalb, weil sie verhindern wollen, dass bestimmte alternative politische Ansätze eben öffentlichkeitswirksam werden. Aber wir können uns auch über die Ansätze selbst unterhalten. Plus, das ist ein anderes Thema. Dann frag mich dazu und dann sage ich gerne was dazu. Also ich glaube, dass die Alternativen hier falsch stehen. Also mein Name ist Christoph Schweitzer, ich bin von der MLPD Direktkandidat hier für Bochum, für den Bundestag. Die Alternative ist deshalb falsch gestellt, ich möchte das mal in einem praktischen Beispiel machen. Karl Held, du hast gesagt, die Bundestagsparteien behaupten alle im Wahlkampf, sie wollten was gegen Arbeitslosigkeit tun. Das stimmt, das steht in allen Wahlprogrammen. Die Frage ist aber, was sie sagen. Die Hauptpropaganda der CDU, SPD, FDP ist doch, man muss sich dem Standort Deutschland unterordnen, sprich verzichten und den Interessen der Monopole unterordnen. Dagegen ist es schon ein Unterschied, ob man die Bundestagswahlen und andere Gelegenheiten nutzt, zu sagen, im Interesse der Arbeiter und der breiten Bevölkerung wäre es richtig, die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich für alle durchzusetzen. Und meine Kritik an Gregor Gysi ist ja nicht, dass er einzelne richtige Forderungen sagt, sondern dass er sie verbindet mit ganz massiven Illusionen in dieses System. Also die Illusion steht im PDS-Programm Recht auf Arbeit. Das gibt es im Kapitalismus nicht. Wer diese Illusion predigt, schürt die Illusion mit dem Parlament und mit der PDS, könnte man praktisch eine sozialistische Gesellschaft im Kapitalismus machen. Das geht nicht. Und die konkrete Politik hast du ja selber schon angedeutet, die PDS würde einer rot-grünen Koalition nicht die Stimme versagen. Ja, das läuft im Grunde genommen darauf raus, dass die einen Leute sagen, wir wählen Kohl nicht, da haben wir die Schnauze voll. Die anderen sagen, wir haben von Scharping die Schnauze voll, die Grünen. Dann wählen sie die PDS und haben am Ende doch wieder eine Politik von SPD und Grünen, die im Kern alle diese Punkte genauso macht wie die Kohl-Regierung. Und du hast es sogar, ich darf mal vielleicht das auf der Spitze treiben, du hast es, darf ich gerade zu Ende sagen, du hast es in einem Interview mit dem Stern sehr drastisch und makaber ausgedrückt. Du hast gesagt, die Klügeren unter unseren Gegnern werden irgendwann anerkennen, dass die PDS die bessere Art ist, den Protest einzufangen. Davon haben wir wirklich die Schnauze voll. Das führt aber nicht dazu, Karl Held, dass man sich daneben stellt und in der Haltung, wie das damals bei der Auflösung der MG verkündet wurde, wir wollten ja sowieso keine Politik machen. Es wird höchste Zeit, dass wir Politik machen, dass wir die Leute ermutigen, selber aktiv zu werden. Das ist eine ganz andere Richtung. Statt diese Überheblichkeit, die Menschen allesamt als dumm zu verkaufen und dann noch in diesem Statement, was ihr hier zur Einladung gegeben habt, praktisch zu sagen, dass jeder, der zur Wahl geht, Nationalist ist. Das hieß ja, dass 70%, 80% der Bevölkerung Nationalisten sind. Und nur einer ist so schlau, das zu beschauen. Das ist der Karl Held, der sich geschworen hat, keine Politik mehr zu machen, sondern in seiner grenzenlosen Überheblichkeit den Leuten sagt, ihr seid alle so doof, ich mache keine Politik, ich ich bin so schlau, dass ich die Welt verändere. Das läuft darauf raus, nicht nur auf die alte Parole, Philosophen haben die Welt noch nie verändert, sondern es läuft auch im Kern darauf raus, auf die These, der Held macht die Geschichte. Davon haben wir wirklich die Schnauze voll. Schau, guter Mann. Du musst scheiden bei deinen Anklagen, ob du mich der Passivität bezichtigst oder der überheblichen Aktivität. Da muss man unterscheiden können. Wir dürfen ja an der einen Stelle sagen, ihr nehmt Wahlen zu ernst, obwohl ich doch gar nicht teilnehme. Ernst nehmen tun doch die Wahlen die, die sich beteiligen, die Wahlkampf führen, die für sich werben. Die jetzt einmal wirklich mitgezählt, handgezählt, achtmal in einem Redebeitrag wie der Gregor Gysi, immerzu auf Wirkung, Eindruck schinden, Öffentlichkeit betören und so weiter erzählen. Ja, Mensch, das bin ich doch nicht. Ich sage nur, was mir gerade einfällt oder gestern eingefallen ist. Wenn jemand nicht davon beeindruckt ist oder Gegenargumente weiß, dann hat er sie eben. Aber immerzu darüber zu reden, dass man Einfluss in der Öffentlichkeit haben will, dass man also Eindruck schinden will, dann sage ich, das gehört zu einem Gewerbe, das nenne ich Wahlkampf und dafür gebe ich mich nicht her. Verstehst du erst einmal die Differenz zwischen uns? Es geht nicht um überhebliche Passivität und Aktivität im Wunder, was aber teilweise verkehrt ist. Es geht darum, ums Wählen. Vorhin hat einer gesagt, das hat mir unfair in Kram gepasst. Ja, dann soll man halt zuhören, was für Vorschläge kommen. Es ist allen Ernstes der Vorschlag gekommen, man solle 700, fragt mich nicht was, Millionen, Milliarden oder Billionen oder sowas, Kapital, Geld, dafür einsetzen, die Leute anzustellen, Arbeitsplätze zu schaffen und so weiter. Ja, bitteschön, da muss ich schon dazu sagen, ja, so wird kein einziger Staat in der ganzen Welt regiert. Wer einerseits das haben will, dass es Geld und seine Berechnungen, dass das entscheidet drüber, ob Leute ihr recht und schlechtes Auskommen finden, der soll nicht andererseits zur Wohltat des Geldes aufrufen. Der muss schon die Berechnungen des Geldes auch akzeptieren. Der soll nicht ein riesen Bank- und Finanzkapital umwidmen wollen hin zu Berechnungen, die ihm gar nicht eigen sind. Das ist die Seite der Illusionen, die da kursieren. Die andere, ich kann auch die Fortsetzung machen davon. Einmal an der Regierung beteiligt, würden die sich allen Rechnungen, die diese Nation regieren, unterordnen, die solchen Leute. Die würden sofort wissen, was geht da nicht. Also Rentabilität ist schon noch der Hammer in dem System. Ja? Und nicht Gebrauchswert und Nutzen und Auskommen und Einkommen. Nur, zur Frage der Eindrucksschinderei nochmal. Bitte? Meine Steuern werden ja auch vom Staat umgewidmet. Warum kann der Staat da nicht Milliarden in Liquidität? Weil er es nicht will. Weil es nicht will. Nein, nein, dieser Staat nicht, deswegen, weil er deine Steuern zu einem ganz anderen Zweck einzieht, als zu dem, den du verlangst von ihm. Du wirst viel schneller zum Verfassungsfeind durch deinen Umwidmungsantrag, als du denkst. Könnt ihr euch nicht dahin hinstellen und eure Fragen stellen? Versteht ihr nicht, was ich meine? Ich habe da vorhin andeutungsweise gesagt, jeder, der diesen Staat regiert, beruft sich erstens auf Sachzwänge des Rechts, zweitens auf Sachzwänge des ökonomischen Lebens international und national sowieso. Jeder weiß, hier sind die Sachnotwendigkeiten. Und des Öfteren stoßen einen Bürger, einen Arbeitslosen zumal, Sachen auf und man könnte doch für diesen Tornado auch zwei Schulen bauen oder sowas. Immer wieder kommt es vor, das ist schon uralt die Sache. Das könnte man eben nicht, will ich sagen. Das geht eben nicht, weil wer die Tornados in Schulen und Krankenhäuser umwidmet, der führt dann auch nicht mehr diese Staatsräson durch. der zieht auch die Leute nicht zu der Sorte Arbeit und Arbeitslosigkeit heran, die er will. Dann wäre doch gleich Kommunist, möchte ich dir raten. Es gibt doch in der bürgerlichen Gesellschaft Paletten von Möglichkeiten. Ach, welche denn? Ja, und ob ich einen Arbeitsplatz habe oder nicht habe, ist ein Unterschied. Ne? Und nein, davon kann ich schon das ist für dich ein Unterschied, nicht. Aber für den Staat nicht. Der Staat gibt es nicht, da gibt es auch Paletten. Und die bürgerliche Gesellschaft gibt es auch nicht. Und es gibt verschiedene Bürgerlichen. Gut. Es gibt Paletten von gut, vorhin waren wir bei Sprachkritik, bei Negern und Frauen und Weibern. Sagen, jetzt sage ich dir mal was zu in Sachen Sprachkritik. Gebrauchswert hat, hat sonst ist sie keine Ware. Ne? Gut, ich sag dir mal was in Sachen Sprachkritik. Es gibt nicht den Staat, es gibt nicht die Gesellschaft und so weiter. Bitteschön, verleugne jetzt nicht, dass du jedes Wort, das du gebrauchst, als Allgemeinbegriff verwendest. Der Zaun ist der Zaun, wurscht welcher es ist. Der Staat ist der Staat, wurscht welcher es ist. Es ist eine politische Herrschaft, die hat ein Gewaltmonopol. Die regiert ihre Leute, die Mannschaft, die den Staat unter ihrer Fuchtel hat und hat Zwecke und Ziele. Über die hätte ich ganz etwas gestritten. Aber genau das wird von euch jetzt konterkariert. Ihr sagt natürlich, dieser Staat in der richtigen Hand würde etwas anderes tun. Ja, dann stürzt ihn halt gleich. Was ist denn deine Meinung, was dagegen zu tun? Was ist jetzt immer nicht hören? Gut, du willst die Variante hören. Die erste Hälfte der Variante, die ich will, ist, dass ich keine mehr Illusionen über Sinn und Zweck dieses Staats will.